Kraft in meinen Seelen, du brauchst meine Kraft. Für dich bin ich jung, weil ich ohne mich schaff. Du schlägst in meine Brust, du bist alles, was ich bin. Orientierungslos, legitim, schon sind. Für mich gibt's keine Freude, kein Glück, kein Genuss. Ich weiß schon, sterben oder leben soll im Muss sein. 180 Grad, du sollst aber nicht verlassen. Doch stehe auf der Stelle, soll ich leben oder hassen. Wenn ich bin in Himmel leben, hab ich keine andere Wahl. Wer spielt für mich Schicksal und bringt mir diese Qual? Stecke jetzt alleine, lebe nicht in Frage. Ich fühle mich gefangen, darum bin ich eigentlich frei. Die Welt auf deiner Nähe, der Geschmack läuft deine Haut. Gedanken und Erinnerung werden in mir laut, steigen in mir hoch, suchen ihren Weg. Ich steck im falschen Leben, alles läuft mir hier zu schräg. Ich will nicht erweichen, ich träume nur einen Traum. Ich vergesse diesen Scheiß, ich vergesse seinen Traum. Ich löse